Woran? Die Sonne funk unter Sänke, der Horfstwind brüscht ram. Die Predia haut je lese und seht zuletzt Amen. Und der kleine Jung stund an sein Vorderschrauf, aus wann he nicht wisst woran. Dat sorg wie rauf je lode, de kauste to je dagt. Dat grauf war to je scheffelt, de mensche jenje weich. Aber he bleef doch noch an sein Vorderschrauf, aus wann he nicht wisst woran. Besied lach seine Mutter, lach do al meisten Jor. Haut musst er jung verlote beim kranke Vorder doa. Und nu stund dat Ohrmädchen ganz allein und wisst aber nicht woran. Sie wäre Darbsanwohner, jämmerlich Ohrmbion. Sie haute wenig Umgang mit Lied im Darb rundum. Und nu blieb dat Jungtje doa ganz allein, verstund aber nicht woran. Aus de sich mal befriede, gauf dat je Rede rundum. Wat soll bi so ne Mensche, wann do ein Kind noch kam? En allein stund dat Kind nu am Vorderschrauf, en wisst ob er nicht woran. Mit am wir dort auch wenig, am Darb heit he half dam. Wir nicht aus andre Kenja, he we ma seelend orm. En do wen stund he nu ganz allein, wann he ook nicht wisst woran. Ich ging dort Jungtje noder und led ne Hand ab Arm und frug, wo willst han gone? He kickt mi Biester an. Na, ich guck doch wohl war an ne Hus, bi anst. Das weet ich auch nicht, wo han. He dreht en jink vom Tjortjaf, kickt sich nicht einmal an. Ich dacht, he wort all finje, wann ich auch nicht wisst, wo han. Und ich stund da nu bloß und checkt am Hänger an, wann ich auch nicht wisst, woran. Wie haude unsere Kenja? Wie wäre auch mal Ohren? Kun doch nicht daran denken, an noch ein fremder Jung. He wurde all wem finden, wo he nu kun han, wann ich auch nicht wisst, no wem. Der Jung trock schließlich wieder. Ich weet auch nicht, wo han. Hiert ganz ab mit hier komme. De Lied vergaute am, aber ich seh am nu noch, wo he dann stund, wann ich auch nicht weit woran. De Tiet es längst vergone, nu sie ich auch allein. Wann ich nu gon Tjortjaf mag an se Gräber am, vermeid ich de Städt, wo de Jung dann stund, wann ich auch nicht weit woran. Woran nahm ich dem Jung nicht? Wär ich dann nu allein? Wie wäre der hier komme? Wie wäre nicht zu Ohren? Worum nahm ich dem Jung dann nicht mit mir ne Hüs? Worum? Worum? Jo, worum?